Когда появилось первое издание журнала «Бурда»? Wunder sind machbar. Geboren wird Anna Magdalena Lemminger am 28. Juli 1909 als Tochter des Lokomotivführers Franz Lemminger und seiner Frau Maria in Offenburg. Bis zur mittleren Reife besucht sie die Klosterschule, danach die Höhere Handelsschule in Offenburg. Anschließend macht sie eine kaufmännische Lehre beim örtlichen Elektrizitätswerk. Hier lernt Anna auch ihren späteren Mann, Dr. Franz Burda, kennen. Das Paar verlobt sich 1930, heiratet und bekommt im Laufe der Jahre drei Söhne. Franz, geboren am 24. Mai 1932, Frieda, geboren am 29. April 1936 und Hubert, geboren am 9. Februar 1940. 1949 startet Anna Burda ihre Erfolgsgeschichte. Sie gründet den Verlag Anna Burda. Im Januar 1950 erscheint mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren die erste Ausgabe von Burda Moden und damit beginnt der Siegeszug des Heftes. Dank Anna Burdas Schnittmusterkonzept konnten sich Millionen Frauen der Nachkriegszeit schöne und erschwingliche Mode selbst nähen. 1974 wird der Verlegerin dafür das große Bundesverdienstkreuz verliehen. Zahlreiche Auszeichnungen folgen in den weiteren Jahren, unter anderem 2001 das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Sie hat als Verlegerin, Chefredakteurin und Kolumnistin einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Modebewusstseins geleistet. So der damalige Bundespräsident Johannes Rau.